Berlin grüßt die olympischen Kämpfer aus aller Welt. Es grüßt darüber hinaus in ihnen und mit ihnen, aber auch die Vertreter von über 50 Nationen, mit denen allen Deutschland als ein Bollwerk des Friedens im Geiste gegenseitigen Verständnisses zu leben wünscht. Berlin ist bereit, nach sorgfältigster organisatorischer und technischer Vorbereitung allen Olympiagästen für 2 Wochen eine zweite Heimat zu sein. Wir hoffen und wünschen herzlich, dass die sprichwörtliche Berliner Gastfreundschaft mit dazu beitragen möge, die so notwendigen Brücken zwischen allen Völkern zu festigen und, wo es Not tut, neue zu schlagen. Möge so das Echo der beginnenden Olympischen Spiele weit hinausgehen über den ganzen Erdteil hinweg, als ein Beweis dafür, dass der olympische Geist nicht tot ist, sondern lebendiger lebt denn je.